war heute nicht von Erfolg gekrönt. Ich war einfach nicht auf dem richtigen Weg. Die Beute kam und mein Magen blieb leer. Doch ich lief weiter, denn umkehren konnte ich nicht mehr. Ich habe mich am Bild der Sterne orientiert. Mars und Venus haben mich geführt. Es kommt der Punkt, an dem man seine Grenzen erkennt. Und manchmal wird man ein anderer Mensch. Bei meiner Reise durch die Nacht habe ich über den Ablauf meines Lebens nachgedacht. Und dann wurde mir bewusst, was hier nicht passt. Ich bin nur ein Tier. Auf der Jagd herrscht der Instinkt. Doch das hier ist nicht mein Revier. Und die ersten Zweifel hatten mich erfasst. Den anderen, der Hunger trieb mich voran. Stunde um Stunde, ich kann heute nicht mehr sagen, wie lang. Die Welt, durch die ich mich bewegte, machte mir Angst. Ich lachte sie fort, nur gelang es mir nicht ganz. Einige Orte wirkten seltsam. Als wären sie nach einem Plan meine Träume am Bau. Nur ein kleiner Teil, der stimmte nicht. Fremd war nicht diese Welt, der Fremde war ich. Bei meiner Reise durch die Nacht habe ich über den Ablauf meines Lebens nachgedacht. Und dann wurde mir bewusst, was hier nicht passt. Ich bin nur ein Tier. Auf der Jagd herrscht der Instinkt. Doch das hier ist nicht mein Revier. Und die ersten Zweifel hatten mich erfasst. Ich bin hier nur Gast. Meine Kraft verbraucht. Ich konnte nicht mehr und gab einfach auf. Ich lehnte mich an einen Baum, wartete auf das Licht. Und dort fand die Beute mich.